Kundgabe 2837. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.8.1943. Bannen des Geistigen in der Neuschöpfung. Es ist ein Zustand völliger Erstarrung, der dem Geistigen beschieden ist, dass seine letzte Erdenlebensprobe nicht bestanden hat und erneut in der festen Form gebunden wird, dass also den Entwicklungsgang auf Erden noch einmal durchleben muss. Die göttliche Liebe zieht sich von diesem Geistigen zurück insofern, als dass es von der Kraftausstrahlung nicht mehr berührt wird und nun erkaltet, dass es völlig leblos ist, ohne Kraft und ohne Macht, dass es wieder in der toten Materie Aufenthalt nehmen muss, die ihm eine qualvolle Umhüllung ist durch endlose Zeiten hindurch. Es ist eine furchtbare Wandlung für das Geistige, eine Rückentwicklung von schwerster Bedeutung. Es ist ein Rückgang aus dem Zustand teilweisen Wissens in den Zustand tiefster Unkenntnis. Denn ihm wird alles wieder genommen, was sein Anteil war durch den endlos langen Erdengang zuvor. Es ist durch seine Gottferne kraftlos und unfrei geworden. Es muss nun die festeste Hülle ertragen und es kann sich nicht wehren gegen diese Veränderung seiner Außenform. Es ist sein Wille erneut gebunden, also muss es über sich alles ergehen lassen, was Gott in seiner Weisheit bestimmt hat. So wie die Seele vorher von der Erde scheidet, ehe die totale Umgestaltung der Erde vor sich geht, ist ihr Zustand nicht hoffnungslos. Sie kann im Jenseits zum Erkennen kommen und zur Höhe streben, während nach dieser Umgestaltung der Erdoberfläche eine jenseitige Aufstiegsmöglichkeit ausscheidet, weil alles Unvollkommene zuvor gebannt worden ist in der neuen Schöpfung. Die Seelen der diese Schöpfungen belebenden Menschen aber bei ihrem Abscheiden einen Vollkommenheitsgrad erreicht haben, der sie zum Eingehen in das Lichtreich befähigt. Es ist also ein besonderer Akt der Gnade Gottes, wenn der Mensch noch vor dieser Umgestaltung von Gott abgerufen wird aus dem Erdenleben. Denn diesen stehen noch die jenseitigen Aufstiegsmöglichkeiten zu und ihr Ringen nach Vollkommenheit ist nicht so entsetzlich schwer als das der Wesen, die, in der festen Form gebunden, ihren Entwicklungsgang auf Erden wieder beginnen müssen. Doch es werden jene deshalb noch einen schweren Kampf auf Erden durchleben müssen, damit sie den Grad wenigstens erreichen, dass sie im Jenseits nicht ständig abwärts gleiten und sich selbst der Liebe Gottes unwürdig machen. Denn es sind diese Seelen dann in der gleichen Gefahr, völlig zu verhärten und wieder in der toten Materie zu enden, weil das hartnäckige Zurückweisen der Liebe Gottes jenen Zustand zur Folge hat, nämlich die Verhärtung der geistigen Substanz, was also gleichbedeutend ist mit dem Bannen des Geistigen in der Neuschöpfung, in der festesten Form. Denn die Liebe Gottes ist gleichbedeutend mit Leben, das Entfernen von der göttlichen Liebe aber ist Tod, ein Zustand der Kraftlosigkeit und Ohnmacht, ein Zustand der Leblosigkeit, in dem das Wesen so lange verharrt, bis es seinen Widerstand aufzugeben bereit ist, was die Zuwendung der göttlichen Liebe zur Folge hat. Also auch ein Nachlassen des harten Zwanges um sich und eine weniger bedrückende Außenform ihm einträgt und seine Höherentwicklung nun wieder den Anfang nimmt. Amen.